Der Talentwettbewerb. Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, polierte schon seit Stunden einen großen vergoldeten Pokal. Ja, genau so muss ein Pokal glänzen. Dann schauen Sie ihn sich gut an, Herr Pfeffer. Nach dem Abenteuerbuch-Talentwettbewerb wird er vielleicht jemand anderem gehören. Ja, vielleicht gewinnt ihn Henrietta. Doch das weiße Huhn von Bürgermeisterin Gutherz pickte nur einige Körner vom Boden auf. Und dafür gab es ganz sicher keinen Pokal. Die Fellfreunde nutzten den Tag, um ihre Fahrzeuge einmal gründlich sauber zu machen. Und schrubbten dabei im Takt. Da kriegt man ja richtig Lust mitzumachen. Mit Trommeln klingt es noch viel besser. Sky schnappte sich zwei Eimer, drehte sie um und legte los. Hey, tolle Musik, Freunde! Marshall war aus Versehen auf ein Skateboard getreten, das jetzt mit ihm durch die Gegend sauste. Achtung! Es prallte genau gegen die beiden Eimer, die auf Skys und Marshalls Köpfen landeten. Hallo, Marshall! Willst du vielleicht mit mir mittrommeln? Ja, genau das tat der kleine Feuerwehrhund. Und das Konzert lockte auch Ryder an. Frau Bürgermeisterin, wie kann die Paw Patrol helfen? Habt ihr nicht auch Lust, bei dem Talentwettbewerb morgen mitzumachen? In diesem Jahr muss den Pokal mal ein anderer gewinnen als Herr Pfeffer mit seiner Kuchenjongliernummer. Ich weiß nicht, Kuchenjonglieren ist doch cool. Ich werde die Welpen mal fragen. Fellfreunde, die Bürgermeisterin möchte, dass ihr am Talentwettbewerb teilnehmt. Wir könnten zeigen, wie wir jemanden retten. Ihr seid alle begabte Rettungshunde, aber vielleicht versucht ihr ja mal was ganz anderes. Was anderes? Sowas wie Stöckchen holen. Ihr habt euch gut angehört beim Wiki, Schrubb, Schrubb, Schrubb. Ja, wir waschen beim Talentwettbewerb unsere Autos. Nein, nicht ganz. Vielleicht hat Ryder gemeint, dass wir Musik machen könnten. Klar, das ist viel besser. Gute Idee. Wartet bitte, ich bin gleich zurück. Ja! Bürgermeisterin Gutherz nutzte jede Gelegenheit, um mit Henrietta für den Wettbewerb zu trainieren und machte dem Huhn alles genau vor. Du wackelst mit dem Popo hin und her. Du waschelst auf und waschelst ab die Henrietta Polka. Schlag mit den Flügeln so, als wolltest du fliegen. Kopf nach vorne, als wolltest du picken. Henrietta Polka. Aber das Huhn hatte einfach keine Lust, Polka zu tanzen. Oh, jetzt komm schon, Süße, mach mit. Mit dem Tanz wirst du beim Wettbewerb den Pokal holen. Also nochmal von vorn. Du wackelst mit dem Popo hin und her. Ryder hatte in der Zwischenzeit eine kleine Bühne aufgebaut und verschiedene Instrumente darauf verteilt. Wow, Ryder, die Instrumente sind ja cool. Kommt, wir spielen was zusammen. Ja! Begeistert lief Chase zum Schlagzeug, Rocky zur Gitarre und Sky zum Keyboard. Wir brauchen noch einen Sänger. Tanze, Baby, Boogie. Schüttel-di-du. Wer ist das? Du schaffst die Tanz auch. Das klingt aber gut. Die Freunde liefen um die Ecke, wo Marshall und Rubble immer noch ihre Fahrzeuge schrubbten. Doch kaum hatte der kleine Dalmatiner die anderen entdeckt, verstummte er sofort. Sing ruhig weiter. Das klingt ganz toll. Ja, wir suchen noch einen Sänger für unsere Band. Sing? Und das bei den vielen Leuten? Oh nein, das kann ich nicht. Da habe ich Angst. Die hatte Rubble ganz und gar nicht. Sag mal, Rubble, willst du vielleicht der Sänger von unserer Band werden? Oh ja, das würde ich gern. Begeistert setzte sich Rubble eine fünfeckige, lilafarbene Sonnenbrille auf und tat so, als wäre er ein gefeierter Rockstar. Hier ist Rubble, der Retter, euer Sänger. Rubble schafft es immer, uns zu überraschen. Den Rest des Tages verbrachte die neue Band mit Proben. Und auch am nächsten Morgen ging es gleich weiter. Ja, wir sind die Paw Patrol! Ich wette, ihr werdet heute den Talentwettbewerb gewinnen. Marshall fand seine Freunde richtig gut. Nur mit dir? Na komm, du singst doch genauso gut wie ich. Nein, das schaffe ich nicht. Wir sind doch die Paw Patrol Band. Also gut, ich versuch's. Los geht's! Der kleine Feuerwehrhund stellte sich neben Rubble ans Mikrofon. Ich putze gern, wie ich bellen mag. Spiel gern im Dreck und laufe durch den Park. Und jetzt alleine. Aber... Ich muss jetzt weg. Was hast du denn? Ich kann nicht vor fremden Leuten singen. Marshall schlich rückwärts von der Bühne. Prallte dabei aber so doll gegen die große Trommel, dass die davonrollte. Hoppla, das wollte ich nicht. Ich hole die Trommel zurück. Ryders Pawpad meldete sich. Hallo, Bauer Alfred. Hallo, Ryder. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe das Feld umgegraben und dabei aus Versehen die Wasserleitung kaputt gemacht. Ich verstehe. Stellen Sie das Wasser ab. Wir kommen sofort. Ein Schafbock erschien neben Bauer Alfred. Böckchen sagt, ihr sollt euch beeilen. Er hat nämlich Durst. Kein Einsatz zu groß, keine Pforte zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen. Auch Marshall rannte los, wurde aber von der Trommel erfasst und rollte mit ihr Richtung Einsatzzentrale. Direkt hinein in den gläsernen Fahrstuhl. Trotz Trommelwirbel bin ich der Letzte. Die Fellfreunde schlüpften in ihre Anzüge mit den Rucksäcken, die alles enthielten, was sie vielleicht brauchen würden. Alle waren fertig, als sie die obere Etage erreichten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr eure Probe abgebrochen habt, Fellfreunde. Bauer Alfred braucht dringend unsere Hilfe. Die Wasserleitung unter seinem Feld ist kaputt. Oh! Wir müssen helfen, sie zu reparieren. Wie schade. Der Talentwettbewerb fängt gleich an. Ich weiß, dass ihr mitmachen wollt, aber wir müssen zuerst unseren Freunden helfen. Rocky, ich brauch dich und dein Werkzeug, um das Rohr zu reparieren. Rocky, rock das Rohr. Rubble, du holst mit deinem Presslufthammer und deinem Bagger alle Rohre aus dem Boden. Rubble ist der Retter. Aber Ryder, Rubble ist doch unser Sänger. Macht euch keine Sorgen. Wir helfen Bauer Alfred und dann sausen wir rüber zum Talentwettbewerb. Wenn ich zu spät komme, kenne ich jemanden, der für mich einspringen kann. Alle schauten Marshall an. Ich? Oh, na gut, ich lasse die Paw Patrol nicht im Stich. Ja! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinunter und saß im Nu auf seinem roten Quad. Während er es startklar machte, sausten Rocky und Rubble hintereinander die Rutsche mit den vielen Kurven hinab, die bis zu den Garagen reichte. Dort sprangen sie in ihre Fahrzeuge. Auf kürzestem Weg fuhren die drei zu Bauer Alfred, der sie bereits ungeduldig erwartete. Danke fürs Kommen, Ryder. Danke, Rubble und Rocky. Da ist das kaputte Rohr. Bauer Alfred zeigte auf ein großes Loch im Feldboden, wo das Rohr lag. Rubble, wir müssen das Rohr da rausholen. Rubble ist der Retter! Schaufel! Die kleine Bulldogge fuhr die Schaufel auf seinem Rücken aus und begann zu buddeln. Ein Hund mit einer Schaufel? Das ist unglaublich! In der Abenteuerbucht begann jetzt der Talentwettbewerb mit dem Auftritt von zwei kleinen Kindern. Die Fellfreunde saßen in der ersten Reihe und waren wirklich begeistert. Julia und Julius sind richtig gut. Ja, aber die Paw Patrol ist auch richtig gut. Wenn Rubble nicht rechtzeitig da ist, bestimmt nicht. Hoffentlich beeilt er sich. Marshall wollte nämlich nicht singen. Auf gar keinen Fall. Aber Rubble arbeitete so schnell er konnte und hob bereits das kaputte Rohr aus dem Loch. Das hast du gut gemacht, Rubble. Leg das Rohr dort drüben hin. Beim Talentwettbewerb waren nun Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta an der Reihe. Jetzt mach schon! Hühnchen, schüttle deine Schwanzfedern! Ja, die Henrietta Polka! Ja! Aber das Huhn wollte immer noch nicht tanzen. Bei Bauer Alfred lief es eindeutig besser. Rocky, du bist dran. Wir müssen die Rohre zusammensetzen. Zange! Das war nun wirklich kein Problem für den kleinen Mischling. Gut gemacht, die Leitung ist repariert. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Auf der Bühne der Abenteuerbucht erschien nun Herr Pfeffer. Sofort begann Sumas Magen zu knurren. Wenn Herr Pfeffer mit Kuchen jongliert, bekomme ich immer riesengroßen Hunger. Ja, ich auch. Im nächsten Jahr sollten wir vielleicht lieber mal ein Kuchenwettessen machen. Jetzt begann Herr Pfeffer mit 3 Sahnetorten zu jonglieren und er machte seine Sache sehr gut. Bis eine der Torten nicht in seiner Hand, sondern auf seinem Kopf landete. Herr Pfeffer konnte nichts mehr sehen, verlor das Gleichgewicht, die 2. Torte fiel genau auf den Kopf seines Enkels Alex und die 3. erwischte Zuma. Ja, Herr Pfeffer hat gewusst, dass ich Hunger habe. Was für ein Spaß! Einen kräftigen Applaus für das Kuchenwerfen von Herrn Pfeffer! Der nun betrübt von der Bühne schlich. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam auf die Paw Patrol Band! Dann kommt mal mit, wir sind dran! Aufgeregt sprangen Chase und Skye auf die Bühne, wo gerade ihre Instrumente aufgebaut wurden. Nur Marshall ließ sich viel Zeit. Grubble, beeil dich! Das tat die Bulldogge auch und schaufelte in diesem Moment das Loch wieder zu. Gut gemacht, meine Freunde. Wasser an! Na, dann wollen wir mal sehen, ob es auch geht. Und wie das ging. Oh, ich wollte vor dem Auftritt sowieso baden. Danke, Paw Patrol. Jetzt müssen meine armen Pflanzen nicht verdursten. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Freunde sprangen in ihre Fahrzeuge. Wir müssen los! Auf geht's zum Talentwettbewerb. Viel Glück, meine Freunde! Marshall hielt die Spannung kaum noch aus. Würde Rubble es noch rechtzeitig zum Auftritt schaffen? Nicht weinen, Marshall. Wenn du nicht singen willst, musst du auch nicht. Aber ich will die Paw Patrol Band nicht im Stich lassen. Das brauchte er auch nicht. Ja, sie sind da! Ja! Ja! Schon sprang Rubble auf die Bühne. Und jetzt fasste auch Marshall Mut und stellte sich neben seinen Freund vor das Mikrofon. Ich buddle gern, wie ich bellen mag. Ich spiel gern im Dreck und laufe durch den Park. Ich kau gern auf Knochen rum und freu mich, wenn ich nach Hause komm. Doch wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich einfach, ja, ruf mich einfach. Ruf einfach nach mir. Wir helfen wirklich gern. Alle Mann mal bellen. Das war ganz klar der erste Platz. Wenn wir uns auf die Pfötchen machen, schaffen wir die tollsten Sachen. Die Bürgermeisterin überreichte Ryder den goldenen Pokal. Und den hatten die Fellfreunde sich auch wirklich verdient.